Warum heißen unsere Sünden Schulden? Unsere Sünden heißen Schulden, weil wir für diese der göttlichen Gerechtigkeit Genugtuung leisten müssen. Entweder in diesem oder im anderen Leben. Zeitweilig oder ewig. Diesem oder im anderen Leben. Ja. Wir laden Schuld auf uns vor Gott, im Angesicht Gottes, indem wir sündigen. Verschiedene Schuld, verschieden schwere Schuld, je nach der Schwere der Sünde. Aber selbst für die lästlichen Sünden, die wir oft als kleine Sünden betrachten, laden wir uns viel Schuld auf, viele Schulden, zeitliche Sündenstrafen und so weiter vor Gott.